Sputnik Newsfeed. Mit Susanne Liermann. In Leipzig ist es am Rande einer linken Demonstration im Stadtteil Konnewitz zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei mindestens 7 Beamte leicht verletzt. Vermummte Demonstranten errichteten Barrikaden und zündeten sie an. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Rund 500.000 Menschen haben sich laut Gesundheitsminister Spahn bei der bundesweiten Aktionswoche gegen Corona impfen lassen. Etwa die Hälfte davon dürfte auf die Aktionen zurückgehen, sagte Spahn der Funke Mediengruppe. Der CDU-Politiker sprach von mindestens 1.500 Impfangeboten von Vereinen, Organisationen und Privatinitiativen. Für die Bundestagswahl in einer Woche haben deutlich mehr Menschen als erwartet Briefwahlunterlagen beantragt. Laut einer Umfrage der Welt am Sonntag fällt der Anteil der Briefwähler vor allem in den Großstädten sehr viel höher aus. Frankfurt, Bremen und Düsseldorf beispielsweise verzeichnen etwa doppelt so viele Anträge auf Briefwahl als beim letzten Mal. In Leipzig wird der Innenstadtring am Vormittag komplett für den Autoverkehr gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird der Ring zwischen 10 und 17 Uhr nur für Radfahrer und Fußgänger freigegeben. Mit der Aktion beteiligt sich Leipzig an der Europäischen Mobilitätswoche. In der Fußball-Bundesliga haben sich Köln und RB Leipzig am Abend 1:1 unentschieden getrennt. Zuvor hatte sich Bayern München mit einem 7:0-Sieg gegen Bochum zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze gesetzt. Außerdem spielten Augsburg-Mönchengladbach 1:0. Die Partien Mainz-Freiburg und Bielefeld-Hoffenheim blieben torlos. MDR Sputnik. Einfach die beste Musik. Deine Lieblingsmusik. you're looking for a home, you are not alone. I can be your guiding light, 'cause I promise you I'm a dreamer too. Heavy on my heart, wandering the streets tonight. Boy, all you did was make me strong, 'cause I already know. Capital letters. Ooh. Keep it secret. Oh my, my, I'll keep it hush if we do something dumb tonight. So many reasons. Oh my, my, we should know better. Not talk about sex, but I don't wanna stop it. You every night, every day. I can tell your body feel the same, feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same, feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. Say let's do this. Oh my, my, a little less talking, a little more lips on my. Let's get into it. Oh my, my, I know I said let's not end up in bed, but I don't wanna stop it. No, no, no. If I'm being honest, whoa, whoa, whoa. I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same. Same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same, feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. Stunden ich bin, mein Herz rast und Gedanken, sie rennen davon, immer weiter davon. Ich hab Angst, ich werd langsam verrückt, wo ich auch bin, ich seh überall dich, oh, ist seit Wochen schon so. Steh vor deinem Haus und ich ruf zu dir hoch, schau mich an, ich war so ein Idiot, gib mir ne Chance, bitte lass mich nicht los. Zu lange nach, was ist los? Was ist nur mit mir los? Nur ein Wort, nur ein einziger Blick. Ich will sofort an den Anfang zurück. Oh, oh, oh, ist schon so lange so. Steh vor deinem Haus und ich ruf zu dir hoch. Ja, ich weiß, ich war so ein Idiot. Gib mir eine Chance, bitte lass mich nicht los. Oh, komm zurück. Was ich will, was ich brauche, bist du. Denk nur an dich, ganz egal, was ich tue, ganz egal.

If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down slowly. Sputnik, Sputnik, Tag und Wach. Mit Vanni. Ey, ohne Witz, bei dem Song muss ich einfach immer an Chicken Nuggets denken. Robin Schulz, Alle Farben und Israel Kamaka Vivo Ole. Und als ich jetzt am Wochenende an einem Fastfood-Restaurant vorbeigedüst bin, hing da ein riesen Plakat mit Robin Schulz, der jetzt seine eigenen Chicken Nuggets hat. Echt jetzt, ja? Die Spicy Variante. Und hast du nicht probiert oder bist du nur vorbeigefahren? Oder bist du danach eingebogen? Nein, ich bin nicht abgebogen, ich bin vorbeigefahren. Mhm. Aber vielleicht muss ich sie nochmal probieren, obwohl ich so Pressfleisch nicht so mag. Aber naja. Ne, aber an einem Robin Schulz würde ich gerne mal knabbern, Junge. Um Gottes Willen, ey. Tag und Wach. Mit Vanni und Greg. Morgen wieder ab 6. Tomorrow. scratch. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. Put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. Hey! I've been trying to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken. That I'm at an all-time was the prototype like three stacks on that CD? An example of the perfect candidate now. All your girlfriends say that you don't want to see me. You're the reason that I just can't concentrate. Hey! I've been trying to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken. That I'm at an all-time my pride, but that shit's broken. That shit's broken. Lie, try to hide. Now you know it. That I'm at an all time low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low. Oh, It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday again, it's Friday, Sunday. It's Friday again, it's Friday, Sunday. Traumfabrik, dreht sich alles um den Augenblick. Ich hab schon vergessen, wie's war, dich zu treffen. Ich traue meinen Augen nicht. Backpack, wir beide im Sommer. Soundtrack, Vogue von Madonna. Die Gefühle verstaut. Flashback auf alles, was war. Next Step, alles noch da, fast nicht mehr dran geglaubt. Willkommen zurück, zurück auf der Erde. Was bringst du mit, was gibst du erzählen? Autogramme vom Glück, so ist das Leben. Wie schön es ist, dich wieder zu sehen. Willkommen zurück. Vermissen, vergeben, verlieben, verstehen. Komm zurück, neue Motoren, neu geboren. Schritt für Schritt in Zeitreisen nach vorn. Kein tiefer Ton, beste Version. Lass los und stoß Vergangenes vom Thron. Es ist wie Hashtag, wie die Faust aufs Auge. Comeback, willkommen zu Hause. Landebahn ab jetzt zum festen Boden. Willkommen zurück, zurück auf der Erde. Was bringst du mit, was gibst du erzählen? Autogramme vom Glück, so ist das Leben. Wie schön es ist, dich wieder zu sehen. Dich wieder zu sehen. Vermissen, vergeben, verlieben, verstehen. Willkommen zurück. Komm zurück! Vergessen, verlaufen, riskieren, vertrauen. Willkommen zurück! zurück auf der Erde. Wie schön es ist, dich wieder zu sehen. No, you don't need it as much as you used to, do you? You didn't think that I noticed it, did you? But I did, yeah. Your loving has a way of pulling me apart at the seams. But I don't believe that you're leaving. Cause remember when it was me that held you high when you're lonely, that got you cold when you're down. Remember when it was only me, the one on the line, the one I trusted and only, the one I kept in the light. If I keep it repeating, maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Right, right, yeah. The question I asked you, that's on you. And I never question the answer you give me, but I should, yeah. Your loving has a way of making me forget all my senses. But I don't believe that you're leaving. Cause remember when it was me that held you high when you're lonely, that got you cold when you're down. Remember when it was only me you'd want on the line, the one I trusted and only, the one I kept in the light. And if I keep it repeating, maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Right, right, yeah. Change me, but you were the one to break me, and then you better be running, yeah. Boom, boom, boom, put the trigger in the one, and yeah. Too many people broke my heart and I got lonely, like Lady Monroe. I just need someone to love me when I'm moody in the morning, when I'm lonely in the night. Someone to hold me when I'm falling, and to love me with no pride. Boom, boom, boom. Wenn euch Kaffee nicht mehr hilft zum Aufwachen, dann habe ich auch noch Lieblingsmusik für euch. Gleich in der nächsten halben Stunde wecke ich euch mit Nathan Evans und dem Wellerman. Außerdem gibt es Ava Max für euch, die darf bei uns in der Playlist natürlich nicht fehlen mit Every Time I Cry. Ist ein Klassiker. Und neue Musik habe ich natürlich auch gleich für euch. Joe Curry, Jax Jones, Charlie XCX. Out Out heißt der Song, gibt's hier in circa 10 Minuten in voller Länge für euch. Beim letzten Sputnik-Konzert mit Clouseau kam was dazwischen. Vor 4 Jahren war ich schwanger. Leider ging's mir an dem Tag richtig, richtig schlecht und konnte nicht hingehen, ja. Dieses Mal wird alles besser. Und deswegen freue ich mich gerade mega. Ja, dann auf jeden Fall in den nächsten 2 Wochen nicht schwanger werden. Nein. Friends of Clouseau. Sputnik-Konzert mit Clouseau, seinen Freunden und dir. Aufgebrezelt und ready für dich. Bowser, Weiß, Mattia, Bossa, die Fantastischen Vier und natürlich Clouseau. Hörst du ihn im Programm? Ruf an und komm zu unserem Event im Abschlussball-Look. Das wird ein irrer Abend, Leute. Geil! Friends of Clouseau, das Sputnik-Konzert mit Clouseau, seinen Freunden und dir. So, wir haben es kurz vor 10 und schauen mal zusammen in die Nachrichten.